Einatmen. Träumst du auch davon? Dann komm nach Hamburg. Vom 1. bis 3. Mai feiern wir die große Freiheit 2020. Eine Konferenz wie frische Luft für deinen Glauben. Mit erstklassigen Referenten, guter Musik und einer befreienden Botschaft. Tickets ab sofort auf frei-und-los.de. Die Schriftlesung steht im 1. Petrusbrief im 5. Kapitel, die Verse 5 bis 11. Alle aber miteinander bekleidet euch mit Demut, denn Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Dem widersteht, fest im Glauben, und wisst, dass eben dieselben Leiden über eure Brüder und Schwestern in der Welt kommen. Der Gott aller Gnade aber, der euch berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus, der wird euch, die ihr eine kleine Zeit leidet, aufrichten, stärken, kräftigen, gründen. Ihm sei die Macht in alle Ewigkeit. Amen. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Ich könnte es besser. Ich könnte es besser. Das denken sich ja so ziemlich genau 80 Millionen Deutsche bei jeder Fußball-WM. Ich könnte es besser. Wenn ich Bundestrainer gewesen wäre, wir wären nicht in der Vorrunde ausgeschieden, ganz bestimmt. Ich könnte es besser. Vielleicht ist dir der Gedanke auch schon mal auf der Arbeit durch den Kopf gegangen, wenn du an deinen Chef denkst, an deine Vorgesetzte, und sie oder er so maßlos inkompetent erscheint, dass es zum Haare raufen ist und du dir denkst, dürfte ich hier entscheiden, der Laden würde endlich laufen. Vielleicht kennst du solche Situationen. Ich könnte es besser. Liebe Frieda, lieber Jannis, wahrscheinlich werdet ihr das in ein paar Jahren auch denken, und euren Eltern sagen, ich könnte es besser. Wenn ihr nicht so ganz einverstanden seid mit dem, was eure Eltern für euch entscheiden. Um 8 ins Bett gehen? Wieso? Ich meine, das denkt ihr euch wahrscheinlich heute schon. Beim Fahrradfahren einen Helm tragen? Warum? Mama, warum darf ich nicht die ganze Nacht allein in Hamburg feiern gehen? Ich bin doch schon 14. Was soll passieren? Ich könnte es besser. Und dann kommt vielleicht der Gedanke, wenn ich erwachsen bin und ich endlich selbst entscheiden kann, dann wird es besser. Zumindest ging es vor 2000 Jahren den ersten Christen so in den Gemeinden. Die hatten nämlich ein ganz ähnliches Problem. Vor allen Dingen die jüngeren Leute in der Gemeinde waren nicht so einverstanden damit, wie der Laden so läuft. Und sie haben das auch laut genug zum Ausdruck gebracht. Ehrlich gesagt, ging mir das mit 17 auch nicht anders. Ich war schon ganz aktiv in meiner Kirchengemeinde und ich dachte mir, hey, wenn alle das so machen würden wie ich, dann hätte die Kirche gar kein Problem, was man so mit 17 halt denkt. Wobei, wenn ich mir im Rückblick so meine ersten Gehversuche einer Predigt anschaue, naja, so ganz stimmte das nicht. Da war ordentlich Luft nach oben. Heute immer noch. Und nun setzt sich der Apostel Petrus an den Schreibtisch und setzt einen Brief auf und schreibt diesen ersten Gemeinden einen Brief und sagt ihnen da drin, hey, alle miteinander etwas mehr Demut bitte. die Jungen, aber auch die Alten. Er schreibt: Alle aber miteinander bekleidet euch mit Demut, denn Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Was ist Demut? Petrus gibt hier einen Hinweis. Demut heißt eben nicht zu sagen, ich könnte alles besser. Demut heißt vielleicht auch nicht unbedingt zu sagen, die anderen könnten alles besser und dann kritiklos und unhinterfragt alles abzunicken, was andere tun. Darum geht es auch nicht. Aber Demut heißt vielleicht, Gott kann es besser. Gott kann es besser. Gott ist stärker als du. Petrus sagt, denk an die gewaltige Hand Gottes. Willst du mal versuchen, mit Gott Armdrücken zu machen? Mit der Hand, die den Grund der Welt gelegt hat? Mit der Hand, die dich bisher durch dein Leben geführt hat? Ich würde es nicht ausprobieren. Demut heißt anzuerkennen, Gott, deine Hand ist stärker als meine. Und darum will ich alle meine Sorgen auf dich werfen, denn du sorgst für mich. Und genau das ist es auch, was Jesus in seiner berühmtesten aller Predigten sagt, in der Bergpredigt. Und auch das habe ich vorhin vorgelesen, vielleicht habt ihr es noch im Ohr. Jesus sagt nämlich, Leute, schaut euch doch mal die Blumen an und schaut euch doch mal die Vögel an. Habt ihr jemals gesehen, dass Vögel Einkaufstaschen schleppen? Habt ihr jemals gesehen, dass Vögel aus dem Luna Center rausgehen von Markov mit 3 dick bepackten Einkaufstüten? Habt ihr jemals gesehen, dass Vögel aus dem Penny in Kirchdorf Süd rauskommen mit dem Einkaufswagen voll, um zu Hause die Gefriertruhe ordentlich voll zu stopfen für schlechte Zeiten? 10 Packungen Tiefkühlpizza? Vögel machen es nicht und Gott versorgt sie trotzdem. Seid ihr nicht viel wichtiger als Vögel? Habt ihr schon mal Blumen gesehen, die Klamotten shoppen? Das 12. Paar Jeans? Das 15. Paar Schuhe? Nee. Und trotzdem sind die Vögel sind die Blumen wunderschön, weil Gott sie mit Farbe anzieht. Du bist wertvoller als ein Vogel. Du bist von Gott geliebter als eine Blume. Und darum wird er auch für dich sorgen. Also mach dir keine Sorgen. Denk nicht, dass du es besser kannst als Gott. Sei demütig. Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Wobei, wenn man ehrlich ist, ist das ja gar nicht so leicht. Ich bin ja von Beruf her Christ, so, das ist ja als Pastor irgendwie so gegeben. Und vom Kopf her weiß ich das auch, dass ich mir eigentlich keine Sorgen machen muss, weil Gott sitzt im Regimente, wie das in einem alten Kirchenlied heißt. Und trotzdem, mein Herz glaubt das nicht. Mein Herz glaubt das so oft nicht. Manchmal liege ich nachts wach und mache mir Gedanken, ich mache mir einen Kopf um Dinge. Vielleicht kennt ihr das, wenn die Gedanken so anfangen zu kreisen. Vom Kopf her weiß ich, es tut nicht Not. Hilft mir nicht viel, ne? Ich mache mir zum Beispiel Sorgen um die Zukunft der Kirche. Und damit meine ich nicht so sehr die Organisation Kirche mit Gehaltsabrechnung und Meldewesen und all den Dingen, die nicht unwichtig sind, aber nicht das Entscheidende sind, sondern ich mache mir Gedanken um das, was Kirche geistlich bedeutet. Mich betrübt das zutiefst, dass mitten in unserer Kirche es immer mehr und mehr Leute gibt, die sich von dem entfernen, was Gottes Wort in der Bibel lehrt. Wie selbst das Bekenntnis zu Jesus Christus als dem einen Weg Gottes, der uns versöhnt hat mit Gott, weil er für unsere Sünden am Kreuz gestorben ist und der leiblich auferstanden ist, der wirklich auferstanden ist, wie dieses Bekenntnis in der Kirche alles andere als Standard ist. Und das macht mir viele Sorgen. Auch wie es hier mit dem geistlichen Leben auf unserer Insel aussieht. Vom Kopf her weiß ich, dass Jesus der wahre Hirte ist. Und er wird es am Ende schon machen mit seiner Gemeinde hier. Und ich könnte eigentlich ruhig schlafen. Aber praktisch ist das oft schwer. Und daneben gibt es natürlich noch tausende persönliche Gründe, über die sich gut sorgevoll grübeln lässt. Und du hast wahrscheinlich deine eigene Liste. Aber Demut heißt, Gott kann es machen. Wer nur den lieben Gott lässt walten, wir haben es gesungen. Vielleicht kommt deine Zweifel daran, aber aus einer ganz anderen Ecke. Vielleicht denkst du dir, so wie mein Leben aussieht, mit all den Talfahrten, mit den Tiefschlägen, da fällt es mir echt schwer zu singen, lobe den Herrn, der alles so herrlich regiert. Ist seine Hand wirklich so stark? Wenn seine Hand stark wäre, mein Leben würde anders aussehen. Mensch, Petrus, du hast keine Ahnung, wovon du schreibst, du bist einfach weltfremd. So ein Quatsch, das ist Petrus nicht gewesen. Petrus hat diesen Brief geschrieben an Christen, die durch eine extrem schwere Zeit gegangen sind. Denn die Gemeinden, an die er schreibt, die sind Verfolgung ausgesetzt worden gewesen. Viele von denen, die diesen Brief gelesen haben, in der Hand gehalten haben, die sind ins Gefängnis gewandert für ihren Glauben. Die haben ihre Arbeit verloren, teilweise sogar das Leben verloren. Und denen schreibt Petrus nun, ihr, die ihr eine kleine Zeit leidet. Ich könnte mir denken, dass manche gedacht haben, eine kleine Zeit? Hallo? Geht's noch, Petrus? Nimmst du uns überhaupt ernst? Ein Schmerz, der auch nach Jahren nicht abklingt, das ist keine kleine Zeit. Aber Petrus rückt die Dinge in eine größere Perspektive. Im Vergleich mit der Ewigkeit, die auf euch wartet, ist es eine kleine Zeit. Vergesst das bitte nicht. Und dieses Leben, das mit dem Tod nicht enden wird, das hat der allmächtige Gott heute dir, Janis, und dir, Frieda, geschenkt. Das ist sein großes Geschenk an euch. Die Vergebung aller eurer Sünde und das ewige Leben. Seinen Heiligen Geist, der mit euch durchs Leben gehen wird, egal was kommt. Und dann schreibt Petrus noch von jemandem, über den wir nicht so gerne reden. Ich lese vor, seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Dem widersteht, fest im Glauben. Gibt es heute wirklich noch Leute, die an den Teufel glauben? Gibt es nicht andere Erklärungsmöglichkeiten für das Böse in der Welt? Ich denke tatsächlich, ja, es gibt den Teufel. Nicht als ein kleiner Mann mit Hörnern und einem Zacken in der Hand, nee. Und dennoch ist er Realität. Natürlich gibt es viele andere Gründe auch für die Probleme in der Welt. Es gibt gesellschaftlich strukturelle Gründe für das Böse. Es gibt Unrecht. Es gibt eine psychologische Dimension vom Bösen, warum Menschen Böses tun. Es gibt eine moralische Dimension. Aber es gibt eben auch eine geistliche Dimension, den Teufel. Und liebe Frieda, lieber Janis, heute ist ein wunderbarer Tag für euch. Eure ganzen Familien sind da, eure Freunde. Und auch wenn heute der Tag regnet und regnet, ihr werdet feiern. Und das ist gut so, dass ihr feiert. Feiert heute möglichst ausgelassen. Das ist mein Wunsch für euch. Und dennoch, was ja einer christlichen Taufe so mag, ist, dass Taufe nie eine Kitschveranstaltung ist. Ihr beide werdet früher oder später in eurem Leben erfahren müssen, dass der Teufel brüllt wie ein Löwe. Und ihr werdet Angst bekommen. Sein Brüllen mag manchmal so laut sein, dass euch jeder Mut in die Hose rutschen wird. Aber dann vergesst niemals, ihr seid getauft. Du bist getauft. Dein Leben ist unauflöslich mit Jesus Christus verbunden. Jesus Christus ist nun der Herr über dein Leben. Und mag der Teufel noch so brüllen, habt keine Angst, ihr beiden. Und das gilt nicht nur für euch beide. Das gilt für jeden hier, der in den Namen Gottes getauft wurde. Vergesst nicht, dass Jesus Christus für dich gestorben ist und dadurch die Macht des Teufels gebrochen hat. Er hat ihm die Krallen gezogen. Sein brüllendes Maul hat keine Zähne mehr. Christus ist stärker. Er ist der Herr eures Lebens. Dem widersteht fest im Glauben, wie Petrus schreibt. Denkt nicht, ich kann es alleine. Ich kann es alleine viel besser. Vertraut darauf, dass Jesus es kann. Und er kann es ganz sicher. Er wird euch durch dieses Leben führen. Und Petrus endet. Der Gott aller Gnade aber, der euch berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus, der wird euch, die ihr eine kleine Zeit leidet, aufrichten, stärken, kräftigen und gründen. Christus wird euch aufrichten. Wenn das Leben euch zu Boden wirft, wird er euch aufrichten. Wenn ihr keine Kraft mehr habt und die Hände schwach werden, wird er euch stärken und kräftigen. Und er hat euch gegründet in eurer Taufe. Jesus Christus ist nun das Fundament eures Lebens. Und egal welcher Sturm noch kommt, euer Lebenshaus steht, weil es fest gegründet ist auf Jesus Christus. Darum geht gelassen und mutig durch euer Leben. Amen. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn.